Wisst ihr, warum der Oggi da so rennt? Er freut sich über seinen neuen Teppich aus Taschkent. So ein Ding ist praktisch, weil man dann und wann, was einem unliebsam ist oder stört, rasch runterkehren kann. Sehr hübsch. Das Exemplar stammt angeblich aus einem Tempel. Und Oggi macht zugleich die Probe aufs Exempel und fegt ein extra aufgehobenes Häufchen Dreck mit Schmackes unter den Teppich. Schwupp dich, ist es weg. Wer pinkelt da denn auf den neuen Teppich? Joey, wehe, wehe! Schon hebt der so Besudelte sich langsam in die Höhe. Aus Märchen weiß man, dass es, na, ist das nicht toll, Teppiche, die tatsächlich fliegen können, geben soll. Die Kakerlaken schreien, sie haben Angst, sie können es nicht fassen. Der Kater hat sich wirklich einen von der Sorte andrehen lassen. Die Kakerlaken hatten nach dem heißen Probeflug mit Oggis neuester Errungenschaft erstmal genug. Und auch der Kater registriert verwundert und erschreckt, dass in dem Täbris aus Taschkent mehr steckt als in so simpler Euro-Auslegware. Nein, ehrlich wahr, dem Kater sträuben sich die Haare. Und ihm fällt dieser Satz aus der Reklame ein: Sie werden auf ihm gehen, als ob sie schweben und mitgerissen von ihm seien. Das war ja zu erwarten, dass die Lumpen wie drei freche Göhren das friedliche Verweilen Oggis auf dem Teppich stören. Und der stammt immerhin schon aus dem 18. Jahrhundert, hat viel erlebt. Das heißt nicht, dass er sich nicht wundert, wenn es jetzt knallt und es so riecht, als ob was brennt. Den Duft hat er noch in der Nase vom letzten Stadtbrand in Taschkent. Des Vetters Finger waren beschmutzt, die linken Viere. Er säubert sie gerade von der Wagenschmiere. Da fliegt Oggi vorbei und Jackie hört erbleichend den Kleinen, dem der Schwanz brennt, jammern. Steinerweichend. Schon schiebt er seinen Helikopter in die Sonne. Ein Unikat aus Rasenmäher und aus Biotonne. Der Rettungsversuch Jackies ist misslungen. Oggi war abgestürzt, nicht mit dem Fallschirm abgesprungen. Old Jack versucht verzweifelt, die Balance zu kriegen und zu halten. Da kommt der Teppich. Himmel, was wird der nun veranstalten? Dem Vetter geht der Wunderteppich allmählich auf den Wecker. Jetzt ist er weg. Doch nein, ein ganz besonders kecker Versuch. Bei Jack bleibt, weil er stark lädiert, prompt der Propeller stehen. Dafür sieht man in gleichmäßig geschnittenen Streifen den Zauberteppich aus Taschkent auf Oggi niedergehen. Ein Wunder ist geschehen und Kater Oggi hat's vollbracht. Naja, die Nähmaschine hat es eigentlich gemacht. Mit einer Superman-Kapuze aus den Teppichresten sieht man hier Oggi seine Flugkraft testen. Die Sache ist ihm doch nicht ganz geheuer. Darum umklammern seine Hände fest das Steuer. Hochmut kommt vor dem Fall, das sollte er doch wissen. So wird er rückwärts in die Düse reingerissen. Kurz schüttelt unseren Kater heftiges Entsetzen. Doch dann verlässt er sich auf die Taschkenter Teppichfetzen. Tower scheint es, arbeitet man heute schübeweise. Drum drängeln sich so viel Maschinen in der Einflugschneise. Ach was, denkt Jack sich. Irgendwie schaffe ich es doch. Bin ich etwa verantwortlich für dieses Loch? Wie wird das nun ganz ohne den Propeller weitergehen? Das Filmchen ist noch nicht zu Ende. Gleich werden wir es sehen. Der dicke Hund gibt Jack zu Kund und Wissen, dass er friert. Es hat in der Propeller doch den Nacken sehr tief ausrasiert. Er lässt die beiden, die sich ineinander und umwinden, während er ungerührt von dannen geht, im Rasengrund verschwinden. Vermutlich wird durch Oggis Anblick dem dicken Hund der ganze Tag verleidet. Sein böses Knurren lässt drauf schließen, während er seine Hecke schneidet. Oggi sich schwungvoll und erleichtert trennt von dem, was übrig war vom Teppich aus Taschkent. Selbst in den Resten aber war noch so viel Energie, dass das Müllauto unter sich begrub, den Hund von vis-à-vis. Das wollten die Cousins schon seit so vielen Jahren. Nun endlich sind sie auf eine Fotosafari gefahren. Die Geier, die da oben kreisen, sollen Oggis Fotofertigkeit beweisen. Den Alten, der ihn fressen will, hat Oggi übersehen. Dann tut er so, als könnte er ihn leider nicht verstehen. Tippt den Gevatter an, mal sehen, was der dazu sagt. Der Geier will, wenn man ihn knipsen will, dass man ihn vorher fragt. Ihr seid mir doch noch zu lebendig. Glaubt nicht, dass ich hier ewig warte. Der Geier fliegt davon. Er hinterlässt noch eine Visitenkarte. Didi hatte sich auf dem Dach des Jeeps bequem gemacht. Da hört er, wie nicht weit entfernt eine Hyäne lacht. Die guckt die siebte Wiederholung der Spinnenfrau im Netz. Die Kakerlake sieht vor sich sechs leckere, saftige Koteletts. Das Beutetier war etwas ältlich und recht zäh. Drum hört es auch so schnell nicht auf zu lachen. Das ist ja lustig. Das soll sie mal ruhig machen, wenn ich... Was haben wir denn da? Das ist ein Löwe, wie ich sehe. Und weil der hier König ist, brüllt er kurz auf Verdacht. Da kann Didi nur kichern. Mal sehen, was die Hyäne dazu sagt. Dem Löwe fährt das Hyänenknurren in alle Glieder. Oh, ist das peinlich, da passiert es ihm schon wieder. Woher das kommt, wollen wir nicht länger untersuchen. Er springt davon und holt sich auch ein Stück vom großen Kuchen. Erweist sich nicht als sehr geschickt im Umgang mit dem Affen. Ja, wie denn auch? Er hatte doch bisher mit keinem was zu schaffen. Und Jack, der das Problem frontal angeht, anscheinend auch nicht mehr davon versteht. Na endlich! In dem Tümpel wimmelt es von Krokodilen. Er braucht für seine Fotokollektion nur eines von den vielen. Jack denkt an alles. Das wird Oggi vor den Bestien schützen. Hier ist es ziemlich schummrig. Versuch's am besten gleich mit Blitzen. Das hätte ich von dem Kater nicht erwartet, dass der so eine Offensive startet. die Anaconda vorsichtig Didi betastet, auch wenn sie hungrig ist. 4 Tage hat sie schon gefastet. Wie gerne hätte sie Didi erbeutet, doch sie erschrickt vor seinem Knurren so sehr, dass sie sich häutet. Kein Wunder, dass es mit dem Schwimmen immer leichter geht. Der Kater hat es längst bemerkt, doch er versteht. Na gut. Das aber hat er wohl verstanden. Er kann dort unten, wenn er Pech hat, unsanft landen. Didi muss ihn begleitet haben, denn er ist zur Stelle und schießt ein Abschiedsfoto von dem Kater auf die Schnelle. Mit allen Tricks wollte es den Vettern bisher nicht gelingen, sich auch nur in die Nähe eines Nashornes zu bringen. Jetzt werden sich nach Jacks toller Idee die beiden als Nashorn ein wenn möglich weibliches verkleiden. Es steht zu fürchten, dass sie das bald und sehr bereuen. Die Nashornbullen lassen sich nicht gerne stören beim Wiederkäuen. Ich wusste es doch. Das Unternehmen endet mit einer Panne. Derweil streift Didi unruhig durch die Savanne. Von Elefanten T-Bone Steak schwärmt Meisterkoch Bocuse am meisten. Pro Kilo 49,95. Das könnte er sich gerade noch leisten. Was gibt's denn da zu pfeifen? Hurtig, hurtig handeln! Das Objektiv hat sich verhakt an Oggis Mandeln. Der Elefantenbulle, na, den Rest können wir uns schenken. Und dass der mit dem Lachen was bezweckt, kann man sich denken. Was Geologen mit paar Lederriemchen fest verankert hatten, noch vor der Steinzeit, waren die berühmten Kontinentalplatten, die nun haltlos geworden auseinanderdriften und auf der Wanderung durch das Weltmeer noch viel Unheil stiften. So hat zum Beispiel Afrika vor Oggis Häuschen angedockt und all die lieben Tiere, die sie von dort kennen, zu einem Zoobesuch bei Oggi und bei Jack verlockt. Müde war der Kater ja schon lange nicht. Es liegt vielleicht tatsächlich an der Gicht, wie Dr. Leisetritt meint, wenn Oggi sich beklagt, dass nun doch spürbar schon das Alter an ihm nagt. Gebiss und Nase über Nacht im Glas verstaut, so lebt denn wohl, bis morgen gülden überstrahlt, der Himmel wieder blaut. Thank you. Da schnarchen Zweie um die Wette. Der Mittelplatz blieb frei im Bette. Denn nach der Niederlage flieht Joey der Schlummer. Dass er so klein ist, macht ihm großen Kummer. Ja, wäre er so groß wie sein Idol, der grüne Riese, der mit den Bohnen. Er stapft übrigens hier über Orkis Wiese. Er geht zum Häuschen, hebt das Dach hoch und schenkt seinem Fan ein Döschen Bohnen der bewussten Sorte. Ja, und denn? Nun, dann trinkt Joey erstmal gierig von der Brühe, kaut eine Bohne und schon winkt der Lohn der Mühe. Von dem Getöse vor dem Hause aufgeweckt, stürzt Oggi raus. Oh Gott, wie hat er sich erschreckt, als er die Riesenkakerlake sieht. In Panik rast er hin und her, das hilft nicht viel. Er flieht, auch das hilft nichts, er kommt nicht weit. Joey tritt zu und ihn genüsslich breit. Der rappelt sich so schnell nicht hoch, eher verwelkt das Gras. Joey bedankt sich bei dem Grünen und der wünscht weiterhin noch recht viel Spaß. Das ist sie. Ja, da steht die Bohnendose. Das heißt, es war nicht alles nur ein Traum. Da fehlt nur eine und ein wenig von der Soße. Die Wirkung tritt schon nach einer halben ein. Man glaubt es kaum. Verdattert sind und sprachlos Marky und Didi. Und Oggi, kann Joey nur hoffen, überlebt das nie. Die Hoffnung hat getrogen. Er hat nicht aufgetrumpft. Er war, als er vor Oggi stand, normal zurückgeschrumpft. Bohne muss es also sein. Jetzt wartet ab, dem Kater würge ich eins rein. Der findet diese zweite Störung unerträglich. Was soll das? Holt er sich seine Prügel denn jetzt täglich? Nicht einen Zentimeter mehr, Joey. Es ist zum Lachen. Du scheinst damit der Riesenbohne irgendetwas falsch zu machen. Das wäre ja gelacht. Das ist doch hinzukriegen. Wahrscheinlich werden in der Flüssigkeit allein die Wachstumskräfte liegen. Gesagt, getan. Er schlürft und schluckt, merkt, wie es durch seinen Körper zuckt. Dann hat er kurz so ein Gefühl der Enge. Als erstes zieht's den Hals ihm in die Länge. Und es durchbrechen Dach und Zimmer, Außenwände, gleichzeitig und auch nacheinander, Kopf und Hände. Er strebt den Wolken zu mit Macht. So hatte Joey sich das nicht gedacht. Mutter Erde stehend, an den Mond gestoßen, als großer, riesengroß, selbst unter anderen Großen, und das ehrlich gesagt zu seinem großen Kummer. Was soll das sein? Die zweite, wie ich sehe, jetzt gelbe Bohnennummer? Dem grünen Riesen doch vertrauend, schluckt er das Ding schon darauf kauend, spürt er, dass es sich doch wohl um das Richtige handelt. In Oggis Schlafzimmer geht es in ganz, ganz klein zurückverwandelt, wo ihn der Schlag der Fliegenklatsche trifft. Nie wieder Bohnen, sag ich euch. Das reinste Gift.